Spinoza von Friedrich von Schiller. Hier liegt ein Eichbaum umgerissen, sein Wipfel tat die Wolken küssen, er liegt am Grund. Warum? Die Bauren hatten, hör ich reden, sein schönes Holz zum Bauen vonnöten und rissen ihn deswegen um.